Flurdienst. Kennen Sie das auch? Ja. Fuck! Kennen Sie das auch? Sie wollen eine energetische Podcast-Folge aufnehmen, aber die Mikrofonständer streiken? Fuck! Nein! Wäre es aber so gut, wenn diesen Schwarz-Weiß-Videos immer noch so eine Tonspur eigentlich dabei wäre. Ja. Und die Leute irgendwie so ihre Schüssel Popcorn umwerfen und so, fuck you! I hate this. I don't even. Ist da nicht etwas Einfacheres? Ich sag einen Satz und du führst ihn zu Ende. Herzlich willkommen zu das Podcast UFO heute mit Stargästen. Wirklich, wer hätte das gedacht? Florentin Will ist heute bei uns, ja. Und Stefan Tietze. Vielen Dank für die Einladung, auch vielen Dank an Stefan Tietze, dass er es heute einrichten konnte. Ja, ganz gerne. Dabei zu sein. Ich muss noch ganz kurz meinen Popschutz rüber. Podcast UFO, Podcast UFO, Podcast UFO. Ey, wusstest du übrigens, nehmen wir schon auf? Ja. Wusstest du, dass... Ich finde Stadiongesänge echt so einen interessanten Aspekt. Geht so. Weil, nee, ich finde, die haben diese, sobald man im Stadion singt, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, aber natürlich in Dortmund groß gewachsen, da feuert man schon mal den BVB an und man hat direkt so eine ganz andere Stimme. Ja. Auch als Zwölfjähriger hat man teilweise schon diese und nach dem Spiel redet man auch so dann privat. Aber spannenderweise sind die Melodien, die da singen, oft einfach sehr, sehr klassisch und hochinteressante klassische Lieder. Beispiel: Verdi. Das singen die im Stadion, ist mir neulich mal aufgefallen. Forza BVB, BVB, BVB, BVB. Halle, Forza BVB. Aber die singen das natürlich ja nicht so, sondern Forza BVB, Forza BVB. Aber das ist echt interessant. Ich finde das, ich meine, natürlich ist Fußball männlicher Sport. Man singt männlich, man steht auf der Bühne, reißt sich das Trikot vom Leib und steht dann da männlich, yeah, mit der Bier-Brinkhoffs Nummer 1, yeah. Ja. Und dann singen die aber eigentlich eine Oper. Ich finde das einen spannenden Konflikt, wo sich da befinden eigentlich. Ja, das stimmt. Das erinnert mich so ein bisschen an Rap eigentlich, wo es auch irgendein findiger Deutschlehrer in Amerika hat es geschafft, sozusagen, hey, mach doch mal irgendwie Gedichte, aber dazu irgendwie klopf, Janis, klopf du mal bitte so in einem Rhythmus auf den Tisch und wir lesen ein Gedicht dazu und plötzlich so, yo, that was dope, motherfucker. Und dann gehen die raus und machen, sie betteln sich in Gedichte schreiben. Wie kann ich den Kindern Gedichte nahebringen? Vielleicht, dass sie sich gegenseitig beleidigen ein bisschen. Ja. Und dann hat er vielleicht auch das war dann vielleicht der Erste, der so Rap-Battles aufgebaut Stimmt. hat im Klassenraum. So, die Sophia, die macht dann mal gegen den Marc und wir sehen mal, wo das hinführt. Mhm. Und dann reimt man einfach ein bisschen. Ja. Ihr könnt auch euch Schimpfwörter benutzen. Und die Kinder so, yeah! Und der Lehrer hat sich ins Fäustchen gelacht, weil er es endlich rausgefunden hat. Ey, ich glaube, der Lehrer ist irgendwie so ein ganz gemütlicher Lehrer, der noch heute irgendwo in Staten, Ohio oder so, irgendwie so ein glücklicher Typ, der vielleicht so einen Labrador-Hund hat, der dann auf Facebook postet, oh, der ist leider krank, könnt ihr mir nicht was spenden? Und dann machen die so einen Kuchenverkauf und dann sammeln die Geld zusammen für den Labrador-Hund und dann geht's ihm wieder gut und Poffy geht's wieder gut, aber der hat Rap erfunden, so. Der hat irgendwie damals im Deutsch-LK gesagt so, ach, jetzt machen wir mal irgendwie Goethe ein bisschen verrückt heute mal. Was hat er noch erfunden? Was hat er denn noch erfunden? Weil, also, Metal ist ja auch quasi Klassik mit Elektronik. Ja, Metal ist halt verrückter Rock'n'Roll. Ne? Ja. Also, wem Rock'n'Roll noch nicht verrückt genug ist, der legt nochmal ordentlich einen Gang zu. Da kann ich dir nicht folgen auf diesem Weg. Mir ist Rock'n'Roll schon ein bisschen zu verrückt. Was ist die härteste Musik? Also, weil das ist ja auch so ein, ne, also damals, als Mozart ja aktiv war, war das ja auch so total crazy. Das war ein Punker. Revolutionär. So, boah, wie kann man das machen? Ich weiß nicht, ob wir schon mal gesprochen haben. Folgt auf S und what the fuck? Okay, ich wollte jetzt den Gag machen, der hat den Song Leck mich im Arsch. Der hat einfach harte Songs an den Tag gebracht. Ja. Aber du hast recht, das war einfach ein Punk damals. Und ich weiß nicht genau, was das Äquivalent heute zu ist, zu Mozart. Wahrscheinlich ein Punk. Ja, wir sind halt heute so eine liberale Gesellschaft, dass es halt diese Rebellion nicht mehr so hundertprozentig gibt. Ist doch scheiße. Die echten Punks werden dann halt irgendwie so Rechte oder sowas, die halt dann wirklich verbotene Sachen machen. Oder Jura-Leute, halt Rechtswissenschaftler. aber naja, heute ist ja so Heavy Metal, so Deathcore, die müssen sich auch in den Begriffen immer wieder überbieten. Ne? Also es gibt dann Black Metal, Death, Horror, Terror Metal, so das wird dann immer auch irgendwann, hört dann die Sprache auf zu funktionieren, wo man dann einfach nur noch irgendwie mit Begriffen arbeiten muss. Übrigens, wo wir gerade bei Musik sind, ich habe jetzt von Spotify die beste Mail des Jahres bekommen. Mega spannend. Dein 2016 in Musik. Ja, die Mail habe ich nicht bekommen. Das ist seltsam. Aber wahrscheinlich, weil du so ein E-Mail-Messi bist. Aber das ist interessant. Ich habe 12.752 Minuten insgesamt Musik gehört. So, das sind ungefähr 600 Stunden habe ich mal ausgerechnet. Dann, im Jahr 600 Stunden. Das ist nicht so viel. 633 Künstler. Und dann. Wie heißt denn der Absender der Mail? Dann kann ich da mal suchen. Spotify. Ja, aber die Mailadresse? hello@spotify.com. Ah, hello, okay. Oh, jetzt haben wir die im Internet verraten. Ja, ist kein Ding. Prankt den mal so richtig, Leute. Meldet den mal irgendwie bei My Hustle oder bei irgendwie Grindr an, Leute. Ey, dann pranken wir hello@spotify.com. Ich habe keine Mail. Und ich gehöre zu den Top 1% der Fans von Stephen King und von John Williams. Aber was heißt das? Also, der Leute, die John Williams hören. Ich bin Top 1% der Fans von John Williams. Das heißt, ich höre überdurchschnittlich viel John Williams. In einer Gruppe, die schon überdurchschnittlich viel John Williams hört. Aha. Ich weiß auch nicht genau. Was macht das aus mir? Die Frage wäre doch jetzt, was ist die Musikrichtung, die du am wenigsten hörst? Also wie wäre es denn, wenn Spotify für eine Woche mal deinen Musikgeschmack... Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Ich habe auf die Mail geklickt. Das ist alles copyright-rechtlich ein bisschen kritisch gerade. Aber wäre doch cool, wenn Spotify für eine Woche deinen Musikgeschmack komplett invertiert, komplett dreht einfach. Wenn davor alles so Hard Rock, Death Metal, dann alles so komplett irgendwie Hafen, ganz zarte Sachen und Folk und Schlager und so. Meinst du, man kann wie so ein Farbkreis so Musikrichtungen anlegen und auf dann einfach Fall. Mal einmal einfach so, wie man das bei so einem Fotofilter auch machen kann, einfach so die Farben tauschen? Und es gibt ja diese eine Statistik über Musikrichtungen und in wie statistisch gesehen Leute einen höheren IQ haben, die und die Musik hören. Und da war Beyoncé, waren für die ganz dummen und Beethoven war für die ganz schlauen. So, und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht kann ich den Ursache-Wirkungs-Zusammenhang umkehren, indem ich jetzt sehr viel Beethoven höre einfach und dadurch schlauer werde. Das stimmt. Ziemlich blöd wahrscheinlich. Aber auf der anderen Seite... Aber hat wahrscheinlich auch was mit sozialen Schichten zu tun. Glaube ich auch. Und ich glaube auch, hat damit zu tun, wie viel du Musik du hörst. Weil je mehr Musik du hörst, desto komplexere Musik hörst du auch gerne. Ah, das weiß ich. Auf jeden Fall. Im Moment. Das, also das heißt, ist auch wissenschaftlich belegt. Aber was genau heißt das? Also heißt das dann, aber wenn du jetzt irgendwie als 14-Jähriger anfängst, Hip-Hop zu hören und du hörst Hip-Hop dein ganzes Leben, dann heißt es, du hörst irgendwann immer komplexeren Hip-Hop. Oder würdest du sagen, du landest automatisch irgendwann bei Klassik, weil das die komplexeste Musik ist? Ja, du würdest dich zumindest nicht mehr verschließen. Also die Sache ist ja die, Musik ist Mathematik. Eine normale Konsonante, Noten A und D ist dann die Subdominante und so ein Bullshit. So, das ist alles sehr einfach Zusammenhänge. Ja. Dominante, Subdominante, das ist alles ganz easy. Mhm. So, und dann fangen die 7er Akkorde an. Und dann geht man Richtung Jazz, da wird es immer komplexer. Und fürs nicht geschulte Auge klingt das einfach nur wie ein Wirrwarr. Mhm. Klingt das einfach wie so ein Pollock-Gemälde. Aber wenn es dann, irgendwann kannst du anfangen, das so rauszuhören, weil du auch, das ist wie Mathematik, wie gesagt, also du kennst ja auch komplexere Formeln, checkst du eher, wenn du dich davor schon mal mit Formeln, die daraus bestehen, aber es ist doch jetzt auch nicht so, dass wenn du dein ganzes Leben lang Filme anschaust, du kannst auch im hohen Alter auch noch irgendwie Crap wie Transformers anschauen. Und ja, du kannst Spaß haben. Ja, klar. Genau, und so genauso hört dann der mit Hip-Hop sozialisiert wurde, auch gerne noch Hip-Hop-Song von Eminem. Easy. Slim Shady. Yeah. Digga. Jo. Cool. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß auch immer, ich denke mir zum Beispiel auch immer, nur weil du etwas häufig tust, wird man darin automatisch besser oder nicht? Doch, klar. Das weiß ich nicht. Zum Beispiel, ich spiele Dota und ich werde nicht besser. Ich werde einfach nicht besser. Immer hänge ich an der gleichen Wertung rum. Ich mache immer dieselben Fehler. Ich bin immer schlecht. Aber weil du es als Freizeit, aus Freizeit aber auch nicht vielleicht, also vielleicht machst du es nicht, versuchst du nicht besser zu werden. Vielleicht bist du zufrieden damit. Aber ich glaube auch, dass das Besserwerden, also nennen wir es mal Lernen, auch eine Fähigkeit ist, die man haben oder nicht haben kann. Also jemand, der die Fähigkeit hat zu lernen, kann in 10 Stunden Dota spielen viel mehr erreichen, als jemand, der die Fähigkeit nicht hat, in 100 Stunden. Ist die Fähigkeit zu lernen nicht Intelligenz? Puh, könnte man jetzt natürlich eine Verbindung machen. Das ist natürlich wow, jetzt du hast so heftig genickt, dass ich mir kurz Gedanken um deine Nackenmuskulatur gemacht habe. Aber das war jetzt gerade hochbrisant, was du gesagt hast. Das war eine hochbrisante Zustimmung auch. Ja, das muss ja in dir mir anpassen. Also meine Lieblingsmusikgenres sind Rock auf 1, Art Rock auf 2, Blues Rock auf 3, keine Ahnung, Mellow Gold, keine Ahnung, und Soft Rock. Hätte ich nicht gedacht. Aber wie ist jemand, der sowas hört, dann Top 1 der Fans von John Williams. Naja. Warte mal ganz kurz, ich versuche das mal gerade bei mir auch rauszufinden. Ja, das ist schon interessiert spannend. Mich jetzt auch gerade echt, ist schon wo spannend. Ich 1% bin. Bisschen schade, wenn darunter die Podcast-Aufnahme leidet, weil du jetzt die nächste Stunde am Suchen bist. Warte mal, unter herunterladen oder wo? Es klingt einfach so scheiße, als würde, nee, jetzt habe ich Spotify nochmal runtergeladen. Es klingt einfach so, als würden wir Werbung für Spotify machen, was wir auch guten Gewissens tun können, weil Spotify eine super Sache ist. Okay. Wir hören mal ganz kurz den Leuten in der Küche zu. Es gibt zwei Zipper. Oh, ist wohl eine Kontaktlinse rausgefallen. Oh, der alte Karlauer. Aber schreibt mal, was eure, wovon ihr Top 1 seid, Prozent Fans seid. Und schreibt mal, was ihr so für Musikrichtungen. Wie heißt denn die Mail? Was heißt denn der Betreff? Dein 2016 in Musik, personalisierte Statistiken und Playlists. Aber du kriegst auch 1000 Mails jeden Tag, weil du die Einstellung irgendwie verballerst überall. Und wann hast du die bekommen? Ja, sie bekommen so spannendsten Folge der Welt. Gestern um 9.48 Uhr. Gestern? Ja. Es ist ja ein bisschen, als würde ich mit meiner Oma, die schon tot ist, über irgendwie Technik sprechen. Ja. Ich glaube, ich habe die einfach nicht bekommen. Ja, zu diesem Fazit wäre ich jetzt auch gekommen. Schade, zwischen schade, den Zeilen. Schade, ja. Aber versuch mal, die nochmal zu finden und vielleicht können wir da nächste Woche drüber sprechen. Auf jeden Fall sehr interessant. Was habt ihr herausgefunden? Würde mich mal interessieren. Wie war denn dein 2016? Nicht in, Zahlen. Wie viel Kilo hast du abgenommen? Wie viel Kilo hast du zugenommen? Ich glaube, ich bin mittlerweile bei plus 6 Kilo. Krass. Momentan. Bei mir ist es so, ich habe jetzt eine Waage seit ungefähr einem halben Jahr. Ja. Habe ich vorher nie gehabt, habe ich nicht den Grund drin gesehen, aber ich wollte einfach mal gucken, weil ich habe das Gefühl, ich habe echt so sinuskurvenmäßig, werde ich fetter und wieder dünner. Und es ist wirklich so. Also ich, 90 Kilo ist mein Default und manchmal, ich schwanke zwischen 92 und 88 tatsächlich immer, sinuskurvenmäßig. Und wenn ich das Gefühl habe, ich werde zu dick, esse ich halt einfach ein bisschen besser und dann geht es wieder ganz schnell runter. Und das ist wirklich so, man kann wirklich gucken einfach im Jahr und man sieht genau, das ist wie so eine Sinuskurve. Aber machst du das auch so, wenn du dich wiegst? Also ich habe so eine Digitalwaage, die in der Regel zweistellige Kiloanzahl oder noch eine Nachkommastelle anzeigt. Und bei mir ist es oft so, pro Wiegesitzung wiege ich mich ungefähr so 5 bis 6 Mal und nehme nehm das Beste. Das arithmetische Mittel. Oder das Beste. Einfach so, weil du kennst ja deine Waage irgendwann und du weißt so, okay, das erste 0,7, dann denkst du dir, da ist noch mehr drin. Gehst nochmal drauf, 0,5, da geht noch ein bisschen was. Und dann 0,3, okay, 0,4, okay, besser wird's nicht. Meine Waage ist anders. Meine Waage, da gehst du drauf, dann braucht die ungefähr 5 Minuten, bis sie sich geeinigt hat. Das ist so eine sprunghafte Waage. 90,7, nein, 6, nein, 3, nein, 5, nein, ganz anders. 91, nein, 90,3. Und dann bist du ein bisschen wie bei 1, 2 oder 3, wie die immer hin und her springen vorher. Und, und die letzte Chance, und bleibt sie irgendwo stehen, random. Ja. Das war nicht mal die Mitte aus allen Zahlen, die zwischendurch gezeigt hat. Das ist irgendeine Zahl. Und dann runde ich das meistens irgendwie auf oder ab. Nee, bei mir ist es wirklich so, bei mir ändert sich es nicht mehr, sobald man draufgestiegen ist und muss dann wieder neu draufsteigen. Aber das ist so ein bisschen, damit ist eigentlich Einstein widerlegt, der gesagt hat, irgendwie so Wahnsinn ist. Ich glaube nicht, dass mit unseren 12-Euro-Wagen Einstein sind. Doch, der hat ja sowas gesagt wie, Wahnsinn ist, wenn man immer dasselbe macht, aber andere Ergebnisse erwartet. Aber das genau das passiert. Ich drehe drauf, 0,7, runter, drauf, 0,5, runter, drauf, 0,9. Es ist immer was anderes. Es ist immer so, als würde man einen anderen Mitarbeiter zugeordnet bekommen und der das immer so leicht anders macht. Dann so, nee, das müssen sie nicht stempeln, das einmal passt schon. Und selber die ein bisschen übergewichtige Frau, die rundet es ein bisschen ab. Ja, genau, oh, komm. So, ja, der ist nicht so, der ist nicht dick. Ne? Ja. Aber ich versuche dann auch immer, wenn es dann an 0,0 geht, möglichst noch auf 0,9 der unteren zu kommen. Ah, oh, klar. Damit ich möglichst noch ein Kilo weniger. Wo man auch mal den Bauch einzieht und sowas, was gar keinen Sinn macht. Manchmal denke ich, ich lehne mich langsam an die Wand ab und denke, komm, ein bisschen Gewicht kannst du mir abnehmen. Komm schon. Das finde ich nicht schlecht, ja. Ja. Jedenfalls hatte ich gestern einen ganz, ganz seltsamen Tag und ich habe unangemessen belustigt reagiert, was nachher dann falsch war. Aber ich versuche es mal einzuordnen. Und so habe ich mir gestern Essen bestellt bei Foodora. Und die letzten paar Male ist da immer was schief gelaufen. Die haben immer mir eine SMS geschickt, ja, ihr Essen kommt später und so. Und die haben irgendwie nichts ganz hingekriegt. Ich wohne auch auf der anderen Reihenseite. Und die meisten Restaurants sind auf der anderen Reihenseite. Und die fahren dann mit dem Fahrrad immer. Gewährleisten dann immer 30 Minuten Lieferzeit. Das kann aber schon nicht funktionieren, weil es 30 Minuten weit weg ist halt schon einfach. Mhm. Und dann sag ich denen immer, ja, okay, ich gebe denen immer eine neue Chance. Und dachte ich mir, ihr macht das nächste Mal besser. Ihr müsst mir auch die halbe Stunde nicht gewährleisten und so weiter. Und dann kam gestern, aber kam das Essen überhaupt nicht an. Und dann kann man auch immer mal live tracken. Die Fahrräder sind ja auch live getrackt. Sondern habe ich rein. So. Hab ich also langsam von der Strömung so. Ruft ein, so kann ich einen neuen Lieferanten haben, bitte? Und dann stand da, Maximilian ist auf dem Weg zu dir. Und dann kam der Punkt auch immer näher. Immer näher, immer näher. Und dann war er irgendwann weg. Und dann dachte ich mir, okay, das kann natürlich sein. Ich habe den eh nicht geglaubt. Ich glaube, das dachte immer, das ist so, die checken ungefähr, wo du bist, die checken ungefähr, wo das Restaurant ist. Und der geht einfach so auch durch den Reihen durch, manchmal das Fahrrad. So. Ja. Und dann stand plötzlich aber, Daniel ist auf dem Weg zu dir. Okay, dann dachte ich mir auch, die Namen sind doch auch random. So. Die nehmen doch irgendwelche Namen. Und dann kam Daniel und fing Daniel plötzlich wieder vom Restaurant an. Und dann habe ich mich gewundert, was denn? Und dann hat es auch viel zu lange gedauert. Dann habe ich mich beschwert im Chat. Und der hat gesagt, ja, sorry, ich weiß auch nicht gerade, was gerade los ist bei dir. Und dann habe ich gesagt, ja, das letzte Mal einfach schon scheiße gewesen bei euch. Was ist denn da los eigentlich? Liegt es an meinem Wohnort oder so? Ja, keine Ahnung, muss man im Einzelfall gucken, alles klar. Ich warte und warte und kommt halt nichts. Und stand immer noch, Daniel ist auf dem Weg zu dir jetzt. Und dann kam ein Anruf plötzlich. Und dann hat sie sich so gemeldet und es hat sich herausgestellt, dass Maximilian vor meiner Haustür einen Unfall hatte. Ach, Scheiße. Und das Essen über die Straße geflogen ist. Und dann musste der ins Krankenhaus gebracht werden. Und dann haben die einen neuen Fahrer, kommt einer nach. Und dann haben die den Fahrer nochmal zum Restaurant geschickt. Und der hat mir das Essen dann nochmal besorgt. Neben der Leiche seines Kollegen stehen. Und dann kam der zu mir. Und der hat mir dann das Essen gebracht. Aber das ist völlig so beeindruckend. Und noch guter, wenn dann irgendwie so, also Maximilian steht auf dem, ich habe mich auch erst gewundert, warum ein neuer Name da stand plötzlich. Ja. Aber es war wirklich einfach ein neuer Fahrer, der dann kommen musste. Sehr schön. Und ich musste wirklich lachen. Da habe ich auch gefragt, ich habe dann wirklich am Telefon einfach gelacht. Und war so lustig einfach, dass der vor meiner Haustür einen Unfall hatte. So als wäre ich, als würde ich in Mordor leben und es wäre irgendwie gefährlich, zu mir zu kommen oder so. Aber, und vor allem alle, oh nein, Tietze, bitte nicht Tietze. Nein! Wir haben schon zwei Leute verloren. Ja, ich mach's. Aber gut wäre es auch gewesen, wenn du so hungrig gewesen wärst, deswegen, ja, das ganze Essen ist über die Straße verteilt, so von wegen, sollen wir einen neuen losschicken? Nee, ja, schon okay. Ja, aber ich steh trotzdem mal kurz auf. Mit dem Teller und der Gabel auf die Straße raus. Ich dachte kurz, bevor ich an die Gesundheit des Fahrers gedacht habe, dachte ich kurz an, wow, zwei Essen, geil. Mal kurz darauf auf die Straße zu gehen mit so einem Steakmesser. Ja, es wäre auch gut, wenn du im Krankenhaus angerufen hättest, den Typen. Jetzt, ja, oh, aber also, hast du das Essen? Ist die Box aufgegangen oder ist nur die Box auf die Straße gefallen. Dann habe ich gefragt, ich kann nicht sprechen. Er darf gerade nicht sprechen. Ja, ganz kurz noch. Ja. Aber können Sie ihm auf den Zettel schreiben, ob das Essen... Einmal nicken. Einmal zwinkern ist ja, zweimal nein. Und dann habe ich aber gefragt, hey, wie geht's ihm denn gut? Und so, ja, der kann halt nicht mehr heute nicht mehr fahren. Und anscheinend hat er wirklich einen heftigen Unfall gehabt. Und dann, ja. Aber noch geiler fände ich es, wenn die so einen Service einblenden würden, weil da stand oben ja, Maximilian ist auf dem Weg zu dir. Und dann fände ich geil, wenn irgendwann stehen würde, ja, Maximilian ist nicht mehr auf dem Weg zu dir, der ist jetzt auf dem Weg ins Krankenhaus. Maximilian ist auf dem Weg der Besserung oder sowas. Wenn dann einfach Dinge, wenn das einfach ein bisschen, wenn der Live-Tracker noch ein bisschen geiler wäre. Ja, und den gesamten Alltag miterleben würde. Ja, also, ja, das finde ich schön. Aber ich dachte, das hat wirklich viele Illusionen für mich zerstört. Auch dass die Namen sind offensichtlich die richtigen Namen. Ja. Das fand ich ganz beeindruckend. Aber apropos Bestellung, hast du mitbekommen, Amazon mit ihren Supermärkten? Nee. Das hast du nicht gesehen, das ist total viral, das große Video jetzt. Amazon macht ja Supermärkte und zwar gehst du da mit deinem Smartphone rein und dann gehst du durch so ein Tor rein und dann checkt dein Smartphone, okay, du bist jetzt in so einem Laden und dann nimmst du dir aus den Regalen einfach das, was du haben willst und dein Smartphone checkt durch Zukunftsmagie, checkt einfach, welche Gegenstände du an dir hast und du gehst mit denen einfach raus. Und es wird automatisch von deinem Google-Konto abgebucht, was du kaufst. Oh, du gehst rein, Gott, nimmst die Sachen, gehst raus. Ey, aber und dann checkt es, was du in der Hand hast. Dann wird es interessant jetzt, herauszufinden, wie viel man kaputt machen kann, indem man Dinge falsch einsortiert. So, jetzt würde ich nämlich in Läden gehen, wo ein Kumpel von mir arbeitet, der immer die teuren Chips bei den billigen Spaghetti einsortiert. Ja. Und würde mir dann da die Spaghetti rausnehmen und hätte viel weniger bezahlt eigentlich. Ja, ja. Es ist echt weird, weil irgendwie, da kann ja jetzt nicht irgend so ein Sensor... Diese Arroganz zu behaupten, dass sie genau diesen Trick vergessen haben und übersehen haben. Weil ich meine, die können ja jetzt nicht irgendwie an jedem Sellerie da einen Sensor dranbringen. Das heißt, da wird irgendwie ein Strichcode dran sein vielleicht und dann das Handy checkt halt durch Magie, dass du das bei dir hast. Aber was passiert, wenn du einfach Waren in dem Laden auf den Boden wirfst, aber da lässt? Ja, also wenn du einfach im die ganze Laden Milch konsumierst. Sowas, du nimmst einfach die Milch und wirfst sie auf den Boden und gehst. Was passiert dann? Weil es gibt ja genug antikapitalistische Leute, die ja keinen Bock drauf haben oder gegen Amazon sind oder generell gegen das System sind. Die werden, ich meine, das kannst du in einem normalen Supermarkt auch machen eigentlich. Aber ich eigentlich find geil. Ja, ja. Aber auch immer geil, alles kaputt. Das, aber du, das Prinzip Dieb wird daraus einfach unmöglich. Ja, das stimmt. Aber du kannst einfach reingehen ohne Smartphone und Dinge mitnehmen. Das könntest du auch, oder? Ja, gut, aber dann kommst du nicht durch die Schranke am Anfang. Doch. Okay. Du springst einfach drüber. Ich glaube, also die Idee ist ja anscheinend auch, dass man Personalkosten reduziert, ne? Aber ich glaube, da sind dann trotzdem noch ein paar Leute da, die einfach dann irgendwie aber schwer bewaffnet sind, die dann genau auf solche Sachen reagieren und die einfach jeden erschießen, der da ohne Smartphone reinkommt. Aber meiner Erfahrung nach sind Läden mit Security-Leuten immer die Läden, wo man am wenigsten klauen würde. H&M, Primark. Ja. Das ist eine ganz seltsame, ja, das ist eine ganz seltsame Sache. Warum sind da Security-Leute, aber nicht neben dem Rolex-Laden? Na, ich glaube, die Idee ist einfach von solchen Läden, dass einfach Abschreckung, dass er sowieso nichts machen könnte, wenn du klauen würdest, aber einfach Abschreckung. Die haben wahrscheinlich die einfach rausgefunden, wenn so ein Security-Typ da ist, wird 40% weniger geklaut. Das entspricht einem Marktwert von 4.000 Euro im Monat. Okay, davon können wir uns den Typen leisten. Machen wir irgendwie noch 2.000 Euro Gewinn, dann. So, ganz einfach, durchgerechnet, fertig. Wohingegen, wenn du wirklich Sicherheitsleute brauchst, die auch mal wirklich eine Uhr, die geklaut wird, fangen müssen, dann hast du eher Leute im Zivil, die da nicht irgendwie in Uniform rumstehen, sondern die halt den ganzen Tag so tun, als wären sie Kunden und sich einfach nicht entscheiden können zwischen diesem Echtsilber und dem Platinring und den ganzen Tag so hin und her gehen und die Verkäufer die auch im echten Leben dann Probleme haben, sich zu entscheiden. Genau. Wenn die für die Familie einkaufen, Schatz, du bist ja wieder mit nichts nach Hause gekommen. Aber das ist leider einfach die aber Gewohnheit. Die sind so zivil, dass sie es auch nicht den Verkäufern sagen dürfen. Und die Verkäufer mal, kann ich ihnen helfen? So, nee, aber sie müssen den ganzen Tag in dem Laden bleiben und können sich nicht entscheiden einfach. Meine Theorie ist, dass die Security-Leute da sind, weil man am besten klauen kann da. Weil das sind halt so Kramläden. Primark, H&M, da kannst du einfach was nehmen und rausgehen. Ja, aber du würdest doch nicht Rolex-Laden, die sind ja gesichert perfekt schon. Ja, aber du würdest doch nicht bei dem Supermarkt bei dir um die Ecke klauen. Weil da ist ja Hausverbot, ist ja das Schlimmste, was dir passieren kann. Wenn du dann jeden Tag 5 Minuten weiter laufen musst. Das ist ja gar keinen Sinn. Überhaupt nicht. Du hast doch gesagt, bei so Laden, die, wo man die Waren von geringer Qualität, geringem Preis haben, kann man eher klauen. Nein, H&M kann man ganz gut klauen, glaube ich, weil die haben so viele Sachen hier rumliegen, auch am Eingang rumliegen. So, da kann man ja gut hin. Ach so. Also, da kann man gut Dinge mitnehmen. Ich war mal im H&M, und zwar in Berlin. Also, ich habe nämlich erst die Operntickets gekauft und dann fiel mir ein, da kann man ja gar nicht im Pulli hingehen. Und dann bin ich H&M gegangen, wo ich zum ersten Mal im H&M war und habe mir ein Hemd gekauft, da, weil es halt schön billig ist. Kaufst du denn sonst deine Sachen ein? Im Internet, Zalando einfach. Okay. Genau. Und dann war ich da bei H&M und habe ich mir so Sachen genommen, Hemden genommen und dann musste man sich anstellen für die Umkleidekabinen. Ah ja, mega, das hatte ich dann auch mal. Für deinen Bügel kriegst du so einen Aufsetzer, wo drauf steht, wie viele Waren du hast. Damit die herausfinden, dass du mit genau den gleichen Anzahl an Waren zurückkommst, wie du reingegangen bist, damit du nichts klaust. Klar? Hey, warum in die Umkleide? In der Umkleide kannst du noch nichts klauen. Kannst du in die Tasche stecken oder im Rucksack stecken. Oder ach so. Okay. Und dann habe ich halt 3 Hemden gehabt zur Auswahl. Habe ich so ein großes Schild mit einer 3 bekommen und bin reingegangen und dachte mir kurz, wie geil wäre es jetzt, mit 4 Hemden rauszukommen. Das stimmt, ja. Das wäre das Beste. Ja. Kriegt man dann Applaus? Das wäre so eine geile Nummer für so einen Magier irgendwie. Ja, aber das ist doch auch eine gute Frage. Ist das denn überhaupt verboten, umgekehrten Diebstahl? Also, dass jetzt zum Beispiel dein Stefan Titzes Stand-Up-Special einfach bei Woolworth einfach als CD da reinstellst. So in. Oder halt irgendwo. Bei Cody. Ja, genau. Bei wo siehst du mein Stand-Up-Special an? Virgin Megastore. Das Erste, was dir eingefallen ist, ist Woolworth bei meinem Stand-Up-Special? Ja, in 20 halt, Jahren? Wo man halt einfach so bei CDs kaufen kann. Ich sehe es bei Dena, Gartencenter oder so, an der Kasse. Die machen immer, die machen nicht Haribo, die machen auch so eine Stranger-Auswahl an Süßigkeiten. Ja, das stimmt, ja genau. Die haben nicht mal Trolli, die haben wirklich die ganz komischen. Aber ist das denn verboten, wenn du dein, oder jetzt das Podcast-UFO, Best-of-Podcast-UFO-Album, und wir gehen zum Hugendubel und stellen die in die Regale rein. Ja. Damit die Leute die kaufen. Machen aber auch Preisschilder hinten dran, oder was? Ja, oder schreiben halt kostenlos rein. Aber wir nutzen die Werbe- und Verkaufsfläche von den Läden, um aber unser Zeug anzunehmen. Ist das verboten? Hat nicht irgendwer von uns einen Bekannten, ich erinnere mich nicht mehr daran, aber dass die Filialbesitzer entscheiden, was im Laden steht. Ja. Das ist ganz strange. Ja. Und zwar, das habe ich dir erzählt, ja. Okay, ja, aber das ist, ich habe auch mal, wir haben damals so ein Hörspiel gemacht in der Schule und das wollten wir dann verkaufen in Läden. Aha. Und dann kann man zum Filialleiter gehen, auch von so Meiersche Buchhandlung und sowas. Das ist eine Kette und die entscheiden nicht, wo was angeboten wird, sondern die Leute vor Ort, die Filialleiter entscheiden, was angeboten wird, auch im Rewe und so. Ja. Und diese Meiersche Buchhandlung könnte sagen, fuck it, wir verkaufen nur Detektiv Conan. Ja. Nur. Ja, ja. Bei uns gibt es nichts anderes. Naja, es ist halt dann die Frage, also ich habe mich mit so einer Filialleiterin von einem Supermarkt unterhalten und die hat halt erzählt, dass sie ganz viele Vertreter kennt und bekommt, die halt zu ihr kommen, um die neue Ware anzupreisen, weil die müssen sie und sie allein überzeugen, damit sie das in ihren gerade so saisonale Sachen oder jetzt, keine Ahnung, hat dann, was weiß ich, irgendwie Lindt, hat dann irgendwie so 3 Special-Schokoladensorten und die, mit denen gehen dann halt die Vertreter von Laden zu Laden und versuchen das die Filialleiter... Das ist der beste Job der Welt! Ja, ist es auch und die hatte auch total viele Sachen umsonst und so. Aber noch lieber als die Person wäre ich der Lindt-Vertreter. Vertreter ist doch der beschissenste Job der Welt, oder? Nein. Warum? Du musst denn ständig du solche Sachen andrehen. Wovon du sprichst. Du hast einen Koffer voller Lindt-Schokolade. Ja, das stimmt natürlich. Und damit könntest du dich einfach ins Ausland absetzen. Ja. Aber das ist tatsächlich, also ich glaube, es gibt schon sowas wie ein Grundset an Sachen. Ich glaube, man kann jetzt einfach so nö, wir verkaufen keine Eier. Ich dachte, du sagst, es gibt schon so ein Grundgesetz, wo drin steht, dass du nicht klauen darfst. Wo drin steht, dass die Menschenwürde unantastbar ist. Ich glaube, das gibt schon. Aber ich glaube, sowas, gerade sowas zu Special-Angebote und wie das dann eingerichtet wird, dürfen die relativ viel. Aber das ist ja total abgefahren, ne? Weil du musst dir ja auch den Platz kaufen. Also den Platz in Regalen musst du dir auch kaufen. Ja, ist klar. Also gerade zum Beispiel bei Eis, wo ja der Platz sehr limitiert ist, weil ein Supermarkt kann ja nicht unendlich viel gekühlte Fläche haben. Wo kommt man da hin? Musst du ja, wenn du jetzt dein neues Eis hast, das Stefan-Titzer-Eis. Ach Gott, ey. Musst du erstmal richtig viel Geld zahlen, weil die müssen ja anderes Eis aus ihrem Sortiment nehmen, um dein scheiß Eis verkaufen zu können. Das heißt, du musst bestenfalls mehr Geld zahlen als andere. Das heißt, du musst schon erstmal richtig viel Geld in die Hand nehmen, um dir überhaupt diesen Verkaufsplatz zu kaufen. Um überhaupt gekauft werden zu können, um dann wieder Geld zu bekommen. Ich habe ja mal versucht, aktiv den Netto hier zu beeinflussen. Netto, Oskar-Jäger-Straße. Ja. Da, die hatten einen Tag mal True Fruits-Smoothies. Ja, ja, ja. So, und die fand ich super. Ja. Die haben sonst aber immer diese seltsamen Innocent-Smoothies, die furchtbar sind. So, ja. Und dann habe ich denen gesagt, dann hatten die einen Tag mal hatten die True Fruits, am nächsten Tag nicht mehr. Und dann bin ich zu der Filialleiterin gegangen, habe gefragt, was ist eigentlich bei Ihnen hier los? Hallo? Und hab da so ein Innocent-Smoothie auf ihre Schuhe gekippt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde mir gerne wünschen, dass hier nochmal die True Fruits stehen. Dann meinte sie, ja, die kamen nicht so gut an. Ja. Und dann habe ich gesagt, wer hat das gesagt? Wer entscheidet das hier? Wer von uns Kunden darf für uns alle sprechen? Ja. Und dann meinte sie, ja, sie guckt nochmal. Dann habe ich überlegt, mich jeden Tag einfach, die vergisst ja locker, wer ich bin, einfach jeden Tag zu ihr zu gehen und daran zu erinnern, wie gut True Fruits sind. Ja. Man kann die beeinflussen aktiv. Ja, bei mir war es tatsächlich auch so, dass in der Zeit, in der ich abgenommen habe, kamen teilweise sehr interessante, das fällt einem, glaube ich, mehr auf, interessante Dinge im kulinarischen Süßigkeiten-Spektrum aus. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese Milka-Tüten. Also nicht diese Tafeln, sondern diese Tüten, wo dann teilweise, und es gibt dann die Brezeln umhüllt von Schokolade. Und dann gibt es auch Fruchtgummi umhüllt von Schokolade. Und die sind richtig abgefahren. Die sind richtig gut. Und ich wollte die kaufen, ich habe die gekauft. Habe mich dann dazu entschieden, abzunehmen. Wollte die aber trotzdem unterstützen. Ich wollte denen jetzt nicht das Signal geben, dass ich jetzt aufhöre, die zu kaufen. Weil ich kann ja nicht an Milka schreiben so, nee, Leute, die sind schon geil. Aber ich kann jetzt euch leider kein Geld dafür geben. Und dann, Schnitt, er geht nach Hause, macht so einen großen Safe auf, wo er nur ganz schwer drankommt. Wo so ein großer Haufen von Produkten, die er unterstützen will. Ich habe mir allen Ernstes überlegt, die auch einfach zu kaufen und zu verschenken. Geil. Weil ich einfach wollte, dass die Belohnung kriegen. Weil ich habe mir immer den Typen vorgestellt, der gesagt hat, nee, Leute, ernsthaft, bitte, ihr müsst sowas machen wie Fruchtgummi mit Schokolade drum, das ist geil. Aber alle sagen, nee, das kauft keiner, dann wird das durchgesetzt und dann kriegt dieser junge, aufstrebende Süßigkeiten-Designer, kriegt seinen Kopf durch und endlich im Regal und will genau mich targeten damit, mit diesem Produkt und schafft das auch, aber ich kann es gerade leider nicht kaufen. Das finde ich auch spannend, weil... Wie wird man sowas? Also das sind so ganz coole Berufe. Auch Burger-Designer bei McDonald's und so, das sind ja alles Berufe. Soßen, Soßenkoch. Wir müssen mal Tarkan, Autor bei Gute Arbeit, hat einen Onkel oder Opa oder sowas, der die Soße des Big Tasty entwickelt hat. Ich weiß nicht, ob wir jetzt gerade hier interner spoilen. Ja. Aber das den ist müssen ja wir mal einladen. Richtig, weil das ist ja eine Legende. Weil ich meine, es gibt ja, wie viele McDonald's-Soßen gibt es denn? 20? Ja. Für McDonald's? Ja. die weltweit agieren. Also genau, das ist ja schon krass. Du mal erzählt hast, dass du jemanden getroffen hast, dessen Onkel, ja, die entschieden hat, dass R2D2 genau, nicht R2D2 genau heißt. Der sollte das Skript vom originalen Englisch übersetzen ins Deutsche mit anderen Leuten zusammen, und der hat unter anderem entschieden, dass R2D2 besser klingt, als wie es in der letzten Version noch hieß, R2D2. Hat er entschieden. Aber der ist leider tot mittlerweile. Den würde ich auch gerne interviewen. Vielleicht kommen wir in den Tag und an den Soßentypen ran. Ja, oder wir machen so eine Seance. wo wir dann dieses Brett haben. So ein Ouija-Brett. Stimmt, das können wir auch machen, ja. Und dann Gläserrücken. Aber das zum Beispiel, der meinte auch, dass zum Beispiel der die die Big Mac-Soße entwickelt hat, sowas wie eine Legende ist. Weil man lebt ja immer, klar, in seiner eigenen Welt. Für uns ist zum Beispiel Comedy, ist Louis C.K. der King, aber für den normalen Typen auf der Straße halt völlig egal. Ja. Genauso sind andere Welten halt dann der Soßentyp, ist ja halt dann der allerkrasseste. Cool. Aber wir können das gar nicht so nachvollziehen. So. Und in der Übersetzerwelt ist der R2D2 zum Beispiel durchgesetzt hat, einfach der größte Mann der Welt. Ja. Das ist aber auch eine super Entscheidung gewesen. Eine super Entscheidung. Gut, ja. Richtig gut. Also macht auch Sinn, weil man würde es ja auch so im Funkspruch durchgeben, weil 2 zu nah an 3 ist. Das ist ja, warum man 2 sagt, oder? Ja. Wie Juno. Juni. Ja, stimmt schon. Ja. War jetzt Juli das mit dem N? Müssen wir, vielleicht kommen wir tatsächlich an den Soßentypen. Also, Tarkan, du weißt, wir haben noch diesen Podcast, ne? Ja, ja. Wir wollten deinen Onkel einladen, den Soßentypen. Ja, okay, ich frag ihn mal. Naja. Apropos R2D2. Diese Woche kommt Rogue One in die ich Kinos. Ich bin überhaupt nicht gehypt, komischerweise. Ich weiß, ich schon, mega. Aber warum, aber du bist weniger gehypt als The Force Awakens, oder? Ja. Aber warum? Warum ist die Hype? Man ist jetzt schon, man hat sich zurückgelehnt, oder? Nee, aber es ist nicht der Trilogiefilm. Es ist ein Standalone-Film. So mit anderen Schauspielern. Na klar, ist man nicht weniger gehypt. Aber ist nicht die neue Trilogie noch spannender? Weil jetzt kann man dabei sein, wie ein ganz neues, eben, ganz neuer Teil des Franchises, ja, eben, beginnt. Das ist doch cooler alles. Alles daran ist cooler. Aber eigentlich, ich glaube, alle Star Wars-Fans sind jetzt so ein bisschen, ich glaube, das ist so eine unbewusste Sache. Ich glaube, alle Star Wars-Fans wollten eigentlich, dass Episode 7 scheiße wird, weil man dann in diesen Nerd-Rage und die Diskussionen kommen kann, warum das scheiße, so wie es die uralte Trilogie, die neue Trilogie ja wichtig ist für die Star Wars-Gesellschaft. Klar. Deswegen glaube ich, sind jetzt alle halt so zurückgelehnt und jetzt, okay, jetzt kommt das Yoda-Spin-off. Und diesen Hate cool, auf die, wär auch die alte Trilogie niemals wieder so gehypt. Ja, absolut, worden. Ja, genau. Das ist ein riesen ohne. Ohne 1, 2, 3 hätte es 7 nie gegeben. So, jetzt habe ich mal was gesagt, wow, Freunde. Da ist ich aber aus dem Fenster gelehnt. Jetzt habe ich mal was gesagt. Aber das Spannende ist, dass ich, glaube ich, morgen um 0.15 Uhr im Kino bin. Das heißt Donnerstag. Quasi 15 Minuten, nachdem der Donnerstag begonnen hat. Ja. Jetzt steht aber auf meinen Tickets 0.15 Uhr am Donnerstag. Freitag, der 16. So, und das ist seltsam. Sehe ich jetzt den Film zu einer furchtbaren Zeit, weil, okay, 0.15 ist keine gute Filmzeit, aber geil, wenn man da in die Vorpremiere kommt, in so eine Premiere-Vorstellung. Ja. Aber an einem Freitag drauf um 0.15, das ist die schlimmste Zeit, die man sich vorstellen kann. Achso, du bist entweder ja nicht sicher, ob du einen Tag zu spät bist. Ja, entweder bin ich 24 Stunden zu spät. Entweder bin ich in der besten Vorstellung und in der miserabelsten Vorstellung, noch sehr nah am Eröffnungstag, aber zu einer furchtbaren Zeit. Aber ich glaube, die würden nicht, wenn es nicht die Vorpremiere ist, eine Vorstellung um 0.15 Uhr machen. Ich hätte auch angerufen, hat sie es auch gesagt, die Frau von dem Kino, hat mir aber auch nicht weiterhelfen können, weil das Datum meiner Online-Tickets ist offensichtlich Freitag, 0.15 Uhr, aber die haben da gar keine Vorstellung. Das heißt, ich gehe da morgen hin zum Kino und ich war genauso verwirrt wie die. Ich habe da angerufen und haben wir auch beide so am Taschenrechner gesessen. Und war so, warte mal, ganz Pi kurz, halbe 0.15 hoch? Nee, du musst den Umfang geteilt durch 2 ja. Und den Wurzel aus Pi, aber das, nee. Ich habe bis heute nicht genau verstanden, wann ich da im Kino bin. Aber ich glaube morgen Abend um 0.15 Uhr. Also Donnerstag. Morgen ist doch Mittwoch. Ja, Mittwoch auf Donnerstag. Donnerstag fängt der Film ja an. Ach so. Aber Freitag steht auf den Karten drauf. Es macht absolut keinen Sinn. Boah, das wäre echt schade, wenn du da stehst mit deinem Chewbacca-Kostüm, mit einem Lichtschwert, irgendwie kanonisch nicht ganz proper und dann nicht reingelassen wirst. Und dann hängst du so mit einem Ohr in der Nachbarstadt, von der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, da war die Schule, in die ich gegangen bin, das Gymnasium. Und also, was denn, hä? Da gab es ein ja, Kino. Okay. Da gab es ein Kino. So. Und dann ein Schulkamerad von mir hat genau neben dem Kino gewohnt. Genau neben dem Kino. Ah. Und es war jetzt halt auch nicht das größte Kino. Das war jetzt kein Cineplex, sondern halt so ein kleines Stadtkino. Wo die Wände sehr dünn waren. Ja, da konnte der halt immer, Alter, aus seinem Baumhaus raus, ist er über den Zaun geklettert und hat dann an der Tür gehört. Und er hat dann irgendwann auch so mit so einem Dosentelefon, hat er dann an die Tür geklebt, während er saß dann in seinem Baumhaus und hat die Filme gehört. Und das, da dachte ich mir, aber Alter. Leider gab es zu der Zeit halt nur Stummfilme, von daher war das leider, nicht so eine gute Zeit für ihn. Aber das ist so ein richtiger Wes Anderson-Move, wo hier so ein kleiner Junge mit großen Augen in seinem Baumhaus sitzt mit dem Dosentelefon, weil er sich nicht leisten kann. Und der dann danach irgendwie Tonmann im Film wird. Ja, genau. Beste Story, was ist da geworden? Arbeitslos. Ja. Leider. Diese Scheiß-Realität! Ja, es ist lame. Ich hasse sie. Realität ist lame. Es ist leider doof. Oh Mann, ey. Aber das ist wirklich ärgerlich, wenn ich das so spät sehe. Und dann, als ich da stehe, weinend. Was machen die dann mit mir? Wenn so ein großer, weinender Junge in so einem Teddybären-Kostüm rumsteht und einfach dann in der Lobby. Ich glaube, man kommt mit dem, mit einem tränenverquollenen Och bitte relativ weit im Leben, oder? Ich glaube, man kann wenn man sagt, man hat irgendwie 2 Euro zu wenig und sagt, ach bitte. Weinen hat die maximale Auswirkung auf Dinge. Als Kind sowieso, du kriegst auch, was du willst. Als Erwachsener kriegst du auch das Gegenteil von dem, was du willst, weil Leute dich für verrückt erhalten meistens. Ja. Wenn du in der Öffentlichkeit weinst, als Kind normal, als Erwachsener strange, sehr strange. Du wirst eher irgendwie, es werden Verwandte von dir angerufen oder so, die dich abholen sollen. Die sind deine Psyche besorgt, wenn du weinst in der Öffentlichkeit, glaube ich. Ja. Tendenziell eher. Ich weiß nicht genau. Ich versuche mal alles. Ganz strange. Ja, aber ich bin schon gehypt. Doch, schon Bock drauf. Schon ein bisschen Bock drauf. Ja, cool. Können wir uns auf eine Spezialfolge Antenne Alderaan freuen? Ja. Mit Feedback und Kritik. Mit Feedback an die Folge. Feedback an, die, an, die, an den Regisseur. Aber wir haben heute darüber gesprochen, wie wir damals aufgenommen haben Dinge. Jetzt kommt so ein Luke Mockridge-Part, aber viel Spaß dabei. Aber wo wir VHS-Kassetten aufgenommen haben, wo ich mich gar nicht mehr daran erinnern konnte. Weil ich habe immer die Ski-Urlaubs- Videos meiner Eltern überspielt. Ja. Und dann war immer Ski, Ischgl, haben auf den Tischen getanzt, dann harter Cut, Star Wars, dann das lange Star Wars, man hat schon wieder vergessen, was am Anfang war, dann Abspann und dann ganz schnell, weil es die Zeiten auch immer nicht so ganz gestimmt haben, dann harter Cut von Abspann Star Wars wieder, wir sind wieder in Österreich und tanzen am Tischen. Bestenfalls, wenn man ja, weil das große Problem war ja immer Werbung, ne, also VHS-Aufnahme ist ja eine Kunst für sich gewesen und es war ja tatsächlich eben so, entweder du hast den Film in Abwesenheit aufgenommen oder in Anwesenheit und wenn du den Anwesenheit aufnehmen kannst, konntest du die Werbung rausschneiden, indem du im richtigen Zeitpunkt Stopp gedrückt hast und dann die Aufnahme wieder begonnen hast. Und das war richtig tricky, weil du weißt ja nicht, du musst ja kurz bevor die Werbung aufhört drücken. Oh, und es geht ja. Meinst du, du hast. Ich dachte irgendwann, ich hab's raus. Ja, diese Werbung kommt immer relativ am Ende des Blogs. Oder solche Theorien hatte ich auch. Ich habe auch mitgezählt, die Spots, aber es hat auch nicht immer gepasst, weil es ist ja die Länge. Wahrscheinlich hätte ProSieben war immer dankbar, nehmen. Weil die dann immer das ProSieben-Trailer machen für Sendungen. Ja. Dann kannst du halt da schon aufhören, dann weißt du ungefähr, ist gleich vorbei. Aber auch da war es teilweise immer so, wenn du dann nochmal neu drauf gedrückt hast, dann hat die Kassette so einen Teil des Bandes nicht bespielt, sondern irgendwie da was freigelassen. Das heißt, du hattest dann immer kurz bis zur Werbung, hast dann nochmal das Originalmaterial gesehen, für einen kurzen Moment, was ursprünglich, also hast nochmal deine Eltern. Ich war nochmal kurz in Ischgl. Hast nochmal kurz deine Eltern auf der Piste gesehen und dann ging es da was weiter mit dem zweiten Teil nach der Werbung. Also ganz abgefahren, das war schon richtig verrückt. Ja, das stimmt. Aber ich habe auch oft, der Vater eines Schulkollegen hat mir oft Videos gebrannt. Filme, Kinofilme gebrannt, die noch nicht auf DVD erschienen waren, weil er sie im Kino gefilmt hat. Mhm. Und dann, das war damals der neue heiße Scheiß. Und dann habe ich oft, sind einfach dann Leute durchs Bild gegangen. Da hat man oft einfach gesehen, dass zwischendurch, man ist in der krassen Herr der Ringe-Szene, schafft es Arwen. Aragorn zu retten und dann sitzt man da, oh nein, nein, nein und dann kommt so ein schwarzer Schatten steht auf mit so einem Popcorn. Wer ist das Gimli? Der sie umdreht und aufs Klo geht. Ja. Man hört zwischendurch auch, wie der Vater den Film kommentiert. Und so eine Audiospur, die man nicht will einfach, aber das war echt seltsam. Aber so eine VHS hatte ich auch mal und das war ganz merkwürdig. Das wusste ich auch nicht, was es war. Es gab auch immer so eine VHS, das ist jetzt schon sehr Luke Mockridge-ig, aber wir hören gleich auf, aber es gab eine VHS, die so oft auch überspielt wurde, dass sie komplett kaputt war schon, dass sie so oft, also auf dem Schulhof umhergereicht wurde, also auf Pornos, und dann auf andere übergespielt wurden und dadurch wurde die halt so oft das Band hin und her gezogen, dass es halt irgendwann kaputt ging und irgendwann war der Letzte, hatte halt wirklich nur noch Rauschen drin einfach, was dann echt nochmal so ein ganz eigener Zauber war. Es gibt noch irgendwo ein Video, das wollte ich mal bei Upsi Pannenshow einreichen von mir, wie ich gefilmt werde, wie ich noch ganz klein war und irgendwas in der Mülltonne suche, irgendwie hochkomme komme, weil er irgendwie so eine Treppe war, was in der Mülltonne suche, in so einer großen, grünen, ja, und kopfüber reinfalle. Mhm. Das suche ich nochmal. Ja. Da habe ich einfach mal Lust, das rauszusuchen. Der süße kleine Stefan. So, das versuche ich nochmal rauszufinden. Und ich habe auch immer Tonspiel, also ich hatte eine eigene Radioshow, die Teenies Geld, Krieg und Lachshow. Und Geld, Krieg und Lachshow? Geld, Krieg und Lachshow. Aber Geldkrieg im Sinne von Geld bekommen. Ah, Geldkrieg und nicht Lachshow. Geld im Krieg und Lachshow. Nee, Geldkrieg. Es geht um Money. Ja, ja. Dann die furchtbaren Schrecken der Welt und dann um Lachen. Und da war es auch so, dass ihr dann immer so Bibi Blocksberg, da musste man diese beiden Löcher überkleben mit Tesafilmen, damit man die überspielen konnte, die gekauften Kassetten. Und habt ihr dann überspielt, aber tatsächlich war das so, dass dann die originale Tonspur noch so leicht im Hintergrund zu hören war und so manchmal lauter. Ja, das und ist das die Rache des Kopierschutzes. Ja, ja, aber das war dann so der du Geist. Du überspielst mich nicht, Bibi! Ja, aber da saß ich mit meinen Freunden im Hochbett und dann haben die so getan, als würden die meine Radiosendung anrufen. Und im Hintergrund hast du noch so leicht, Bibi, galopp, galopp. Galopp, galopp. Und nur so wirklich wie so ein Geist von Bibi Blocksberg. Hast du im Hintergrund gehört? Das war auch ganz gruselig. Das war auch ganz cool. Diese Bibi und Tina-Filme, die es jetzt gibt, ja, sind unglaublich strange. Mhm. Es sind ja nur minderjährige Mädchen. Die und, dann Olli Schulz. Und Olli Schulz. Ja. Und die sind, haben alle Reiterhosen an in dem Film. Mhm. Und es gibt kontinuierlich Booty-Shots. Buttshots. Von den Mädchen? Mega. Und die sind einfach noch teilweise so 14, 12, 14 Jahre alt. Und es gibt so offensichtliche Arschshots einfach von denen. Hm. Das ist so furchtbar. Und da gibt es ja auch diese Mädchen gegen Jungs, Jungs gegen Mädchen Filme, wo dann Phil Laude mitmacht und Olli Schulz. Was auch eine merkwürdige. Also da denkt man sich, entweder ist Phil Laude jetzt cool oder Olli Schulz nicht mehr cool. Ja, ganz seltsam, ey. Das sind richtig strange Filme. Ja. Diese voll verhext Filme. Und dann ziehen plötzlich alle Jungs so ihre Shirts aus und es alle schwitzen und dann gehen alle in den See. Und das ist so, das sind richtig versexte Filme. Aber meinst du, also ich meine, die Medienbranche ist ja ein hartes Business, ne? Das wissen wir ja. Und dass da wirklich harte Hunde agieren, das wissen wir. Wenn wir eins wissen. Und glaubst du nicht, dass irgendwo in irgendeiner deutschen Produktionsfirma, wenn man sagt, man weiß, ja, wenn wir den Pedofaktor um 1% hochdrehen, dann machen wir gleich so und so viel 1.000 Euro mehr Umsatz. Und die sich manchmal sagen, manchmal lohnt es sich, den Pedodreher nochmal leicht anzuhauchen, weil man einfach weiß, dass so funktioniert. Ich habe neulich zum ersten Mal vom Begriff Gaybaiting gehört. Das ist nämlich, um Minderheiten anzusprechen, weil Minderheiten stürzen sich manchmal auf Dinge. Und dann machen die in den Communities, die sind eng vernetzt und machen die deshalb groß, Dinge schnell. Ja. Und deswegen gibt es den Begriff Gaybaiting, weil dann wird das halt getriggert. Es gibt keine offensichtlich schwule Beziehung in einem Film oder so, aber so halb. Damit man diese Minorität anzieht, dass sie einfach sich darauf stützen und das gut finden. Oder zumindest nach Trailern das Gefühl haben, das ist ein Film für unsere Minderheit. Und die dann diesen Film gucken und unterstützen wollen, aber dann merken, okay, das ist wie Clickbaiting, nur für Schwule halt. Ist das nicht, das ist mega fies. Und es gibt bestimmt auch Pedobaiting auf irgendeine Art. Ja, klar. Das ist echt, das ist gemein. Gemein, aber. Aber ist es nicht klüger, eine Mehrheit zu triggern als eine Minderheit? Also ja, rein marketingtechnisch. Ja, aber sind wir nicht alles irgendwie Leute von Minderheiten? Sehr gut. Große, das mal aus. Und sind große Minderheiten nicht besser vernetzt untereinander und sterner stärker? Sind Mehrheiten nicht nur einfach große Minderheiten? Ja. Ja, das ist nicht schlecht gesagt. Ja, aber es stimmt schon. Aber zum Beispiel Smithers von den Simpsons war die erste schwule Cartoon-Figur. Auch nicht offen schwul, aber wurde tatsächlich deswegen auch gehypt. Vielleicht ist das der große Erfolg von Simpsons. Man muss also dabei sagen, dass er das gerade, diesen Funfact sagt, mit einem Halstuch, das er heute ironischerweise lustig so mit so einer Schleifchen heute trägt die ganze Zeit. Ja. Das ist ganz, ganz aber falsch. Aber ich finde auch die Geschichte dahinter sehr gut. Meine bezaubernde Kollegin Katjana Gerz war in so einem Secondhand-Shop hier unsere auf der Fendlerstraße. Unsere bezaubernde Kollegin Katjana Gerz, ja. Ja. Auf der Fendlerstraße gibt es hier so, ich erzähle jetzt einfach Anekdoten von Katjana Gerz als meine eigenen. Ich war in so einem Secondhand-Shop-Laden hier in der Fendlerstraße und da gibt es ganz, ganz tolle Kleidung Sachen. Und da sag's war ich ein wie paar sie, Mal. Erzähl's wie sie. Und da war ich, nee, und kann ich nicht. Und da war ich ein paar Mal und hab mir so ein paar Sachen geguckt und das hat mir alles nicht so ganz gepasst und ich habe mal irgendwie geguckt. Und hast du ein Kleidchen anprobiert? Ja, jetzt war ich da schon das dritte Mal und hab dann so ein schlechtes Gewissen bekommen, weil ich nie was kaufe dort, weil ich immer nur hinkomme, die Sachen anziehe und dann wieder gehe. Und dann dachte ich mir, okay, kaufe ich halt dieses kleine Halstuch hier irgendwie und dann gebe ich das so der Kassierer und die meint so, ja, 15 Euro. Und ich so, okay, fuck, das Kleid hat 10, oder die Hose hat 10 Euro gekostet und das Halstuch kostet 15 Euro. Das heißt, und sie findet es halt hässlich und benutzt nicht, deswegen habe ich mir das umgebunden. Das ist ja eine lustige Geschichte. 15 Euro Halstuch, das wirklich sehr unangenehm aussieht. Aber ich finde die Geschichte lustig. Sie muss es nehmen, weil sie sagt, das wäre das günstigste, weil sie nicht immer in diesen Laden gehen kann und nimmt dann das eigentlich teuerste aus Versehen. Ja, so verdienen Secondhand-Shops wahrscheinlich das meiste Geld, indem man einfach diese Mitleidsgegenstände, ja. Ach Gott, ey. Ich habe mich neulich gefragt, was wäre eigentlich, wenn Menschen andere Anatomie hätten, wie zum Beispiel Pfauen? Ja. Pfauen sind merkwürdig. Also im Sinne, im wahrsten Sinne des Wortes, merkwürdig. Ja, für Pfauen sind wir merkwürdig. Weil guck mal, die haben eine ganz strange Anatomie. Und dass wir diese Anatomie haben, die wir gerade haben, ist ja auch ein bisschen strange, ein bisschen willkürlich, ein bisschen random. Auch wenn die im Zoo manchmal angegangen werden und so, dann rasten die aus und dann machen die diesen Kranz. Diesen riesen Kranz, wo dann sich 1000 Augen angucken. Ja. Auf so riesengroßen Federn. Das ist unbeschreiblich interessant. Und wenn Menschen diese, so eine Funktion hätten, wie cool wäre das denn eigentlich? Also wenn ich dich irgendwie bei der Arbeit plötzlich mal erschrecke oder so und ich stehe hinter dir in der Kaffeemaschine und sage, hey, guten Morgen! Ja. Und dann kommt so ein riesen Federkranz plötzlich und du drehst dich so langsam erschrocken um und es gucken mich so 1000 Augen an. Das wäre doch mega geil. Ja. Und ich glaube, Menschen würden das missbrauchen, so eine Anatomie, um zum Beispiel Werbung zu machen. Das stimmt. Kann man nicht auf Pfauen auch Werbung drucken eigentlich? Habe ich auch mal überlegt dann. Aber wie wäre es denn, ich glaube, Menschen würden das missbrauchen, wenn die solche so krasse anatomische Merkmale hätten, würden die das einfach, ich wundere auch, dass Menschen nicht auf der Stirn einfach Werbung haben. Ja, gibt es auch bestimmt, zum Beispiel bei Turmspringen und so, ja, sind die doch komplett die das. Voll tätowiert. Aber das fände ich interessant, also ein riesen Werbeplakat. Und auch im Zoo, warum ist das nicht so, wenn man Pfauen... angeht. Auch Hunde zum Beispiel. Hunde bekommen im normalen Alltag wesentlich mehr Aufmerksamkeit als Menschen. Wenn du in der U-Bahn bist und es kommen 10 Menschen ran und ein Hund, ich schaue den Hund an, nicht die Menschen. Und warum dann nicht einfach irgendwie mal Shell drauf rasieren irgendwie. Oder cool, nee, so ein Shell. Brandzeichen, so reinbrennen. Ja. Aber du hast heute einen interessanten Artikel gefunden zum Thema Affen, die sprechen können. Wow. Und das müssen wir vielleicht auch nochmal ansprechen, weil Leute, es wird langsam fucking real. Wir müssen ja sowieso noch über die ganzen archäologischen Funde reden, die in den letzten Wochen gefunden wurden und was die alles nochmal umschmeißen. Es ist eine Menge passiert, richtig viel geht gerade los und heute hat Stefan einen Artikel gefunden, in dem es darum geht, dass Affen anscheinend eigentlich sprechen können, wenn sie nur, andere Kiefer haben. Genau. Oder irgendwie sowas. Forscher haben die Anatomie von Affen untersucht, haben den Schädel untersucht und haben den Kehlkopf und die Stimmlippen untersucht und dann haben die herausgefunden, Affen könnten theoretisch sprechen. Und dann haben die das eingegeben, ihre Daten, haben im Computer herausgefunden, haben am Computer rechnen lassen, wie Sätze klingen würden und haben dann den Satz, den süßen Satz, wie ich finde, will you marry me, halt geguckt, wie das von einem Affen gesprochen klänge und es würde so klingen. Jetzt geht so eine beruhigende Lounge-Musik los. Aber die meine ich nicht. Die meine ich nicht. Was das für ein lustiger Gag gewesen wäre. Affen klingen so. Wenn Affen, will you marry me? Eigentlich ganz entspannt. So klingen Affen. Alter, das ist schon... Warum ist das jetzt dann aufhören? Nein! Nein, nein, das muss... Hey, was ist das? Das ist völlig überfordert. Ey! Warum hörst du nicht auf? Ihm ist der Kopf runtergefallen, seine Hose ist plötzlich aufgegangen. Nein. Er stolpert auf dem... Ja, es ist alles aus. Wir waren kurz in einer Einspielerschleife gefangen. In einer GEMA-rechtlich schwierigen Einspielerschleife. Also klänge auf jeden Fall sehr gruselig. Will you marry me? Will you marry me? Alter, ist das gruselig. Vor allem stell dir mal vor, irgend so ein Wissenschaftler dachte, es wäre total romantisch, seiner Frau einen Heiratsantrag zu machen durch diese Technik und dann irgendwie im Super Bowl irgendwie Werbepause, eine Minute hat er sich gekauft für 10.000 Euro und dann Will you marry me? Es klingt ein bisschen so, als ob die Luft nach innen ziehen. Will you marry me? Ja. Oh, Alter. Boah, furchtbar. Alter, das ist heftig. Scheiß. Das zum Glück kann ich nicht reden. Ich weiß nicht, ob ihr das Moin Moin mit mir gesehen habt bei Rocket Beans letzten Freitag um 10.30 Uhr bei Rocket Beans TV/Videos. Und da habe ich auch ein Video mitgebracht und zwar das erste von einer Artificial Intelligence geschriebene Weihnachtshit. Ja, viele sagen ja, Maschinen können nicht lieben, Maschinen können nicht kreativ sein, aber Heute. Wer das Podcast UFO hört, weiß schon seit Jahren, dass wir fürchten, dass Comedy-Autoren die ersten sein werden, die abgesetzt werden von der Artificial Intelligence. Mega creepy. Und die haben jetzt einen süßen, besinnlichen Weihnachtssong eine Artificial Intelligence schreiben müssen. Den ersten tollen Weihnachtssong. Und es ist auch der erste tolle Weihnachtssong geworden. Geil. Für alle, die. Hallo. Wir müssen jetzt los? Wieso haben wir es halb? Welche Bahn? Tarkan, komm mal her. Hi, das ist Tarkan, unser Kollege. Und Katja ist auch hey, da. Hey, Katja. Komm mal kurz her. Hi. Fahren wir jetzt los? Ihr könnt die Mikrofone, setzt euch. Wir haben halb. Setzt euch mal, ihr könnt die Mikrofone benutzen. Wie lange wollen wir denn da hin? Setzt euch mal hin. Hallo, da ist Katja. Ich hab deine Geschichte zum Kopf, Halstuch habe ich erzählt. Wir haben deine Geschichte auch von deinem Onkel erzählt mit der Big Mac Soße. Wir haben einfach alle Geschichten von euch. Uns gehen die Themen aus, Leute. Wir wissen mittlerweile eure Themen. Sehr schön. Grüße an Hörer. Ihr könnt gerade 30.000 Leute erreichen. Okay, wann müssen wir los? Also die fahren jetzt alle mit der Bahn los und sie haben gesagt, sie müssen jetzt losfahren, weil sonst ist zu spät. Kannst du mit deinem Auto fahren, Stefan? Ich habe kein Auto mit. Wollen wir alle ein Taxi nehmen? Ja, nehmen wir ein Taxi. Dann sage ich Bescheid. Alles klar, okay, so in 10 Minuten oder sowas. Wir können einfach mit der Bahn fahren, eine Bahn später fahren. Da kommen wir 5 Minuten später an. Die haben gemeint, man muss jetzt gehen. Nee, komm, je früher wir kommen, desto früher können wir gehen. Also in 10 Minuten, dann fahren wir im Taxi. Mega gut. Sehr schön. Okay, danke. Alles klar. Gut, danke, bis gleich. Okay, alles klar. Das waren die. Du kannst beim Triumphmarsch nicht mit dem Rucksack an der Tür hängen bleiben. Das ist nicht möglich. Hat sie nicht verstanden. Okay, hau mal den Weihnachtssong raus. Den ersten Weihnachtssong, der von einer künstlichen Intelligenz geschrieben und interpretiert wurde tatsächlich. Moderier doch mal ein bisschen weiter. Schon lange fragen sich die Menschen, wie weit können wir haben heute gehört, die Maschinen können schon alles. Sie können Supermarktverkäufer ersetzen. Sie können vielleicht sogar bald entscheiden, welche Produkte in einem Supermarkt überhaupt gefragt werden von den Leuten. Stefan bekommt seine ganze Kleidung nur noch per Maschinenversand aus dem Internet gesandt. Ich bekomme meine ganze Nahrungsmittel nur noch über worldofsweets.com. Mittlerweile ist in Maschinen alles möglich, okay, aber können Sie auch Song. Musik machen? Können Sie auch Musik machen? Die Antwort ist ja. Der erste. Lehnt euch zurück. Unterm Tannenbaum. Der dritte Advent. Genießt ihn. Flowers. I swear, tis Christmas Eve. I hope that is what you say. The best Christmas present in the world is the blessing. Humanity die. Kein Satz. Ist kein Satz. Meet you! Music coming from the hall. Jetzt Achtung auf den Akkordwechsel. Der gibt es shit. Das ist ein Ende, Leute. Metallica, Mozart, das ist ein Ende. There are lots and lots and lots of flowers. I swear it's Christmas. I swear it's Christmas tree. Nope, it's Christmas. I swear. I swear! Vor allem so diese, er hält es für nötig, bei dem Weihnachten zu sagen, ey Leute, ich verspreche euch, heute ist Weihnachten. Das klingt, so als würde er sich entschuldigen, das klingt gerade nicht wie ein Weihnachtssong, aber I swear it's Christmas Eve! I swear, Sorry. Honestly, I swear. Es ist so ey, das lustig. Ist so lustig, auch der Text ist gut und es ist 100 and a half hour ago. Ja. Punkt. Das ist nicht so, er hat sich niemandem Mühe gegeben so richtig. And a half hour ago. Aber ohne Scheiß. Oft ist ja Comedy auch echt eine Sache von Feinjustierung. Aber die lustigste Zahl, 100 and a half. Da habe ich auch im Moin Moin gesagt, ich finde es ja immer, Comedy ist ja auch so ein bisschen den meisten Effekt mit einem Minimum Anzahl an Wörtern zu erfüllen. Und man will ja immer so ein bisschen die Wörter, die man nicht braucht, will man ja auch ein bisschen loswerden. Deswegen ist Twitter ja auch so geil, weil man so ein bisschen Mühe geben muss, dass es kurz ist. Mhm. Und der gibt einen Scheiß. Er sagt sich, wir brauchen keinen Satz. Wir brauchen nur den Gag. Wir brauchen nur das einzig Lustige daran und nehmen es rein. Und der Rest ist egal. Aber weißt du, also es gibt ja oft die Regel, dass Sachen lustig sind, wenn sie spezifisch sind. Ne? Also zum Beispiel, wenn du sagst, keine Ahnung, letzte Woche habe ich gesagt, dass mir der Film gut gefallen hat. nicht lustig. Aber wenn du sagst, vor 728 Tagen habe ich gesagt, dass der Film gut ist, wäre lustig, weil es spezifisch ist. Na, also in der Situation jetzt nicht unbedingt, aber sowas in der Richtung. Aber da ist es perfekt, weil du sagst, 100 ist eine ganz runde Zahl, ja, machst dann aber noch in a half. Hour ago. Aber 137,5 wäre nicht so lustig gewesen, weil 100 ist eine glatte Zahl und dann brichst du es mit 100,5. Das ist perfekt. Und dann das ist richtig lustig. Der ist lustiger als wir. Aber dann habe ich mir gestern... I swear. Lots and lots of flowers. Also allein... Aber woher kommt die Idee, das Lots zu wiederholen? Aber es macht doch keinen Sinn. Überhaupt Songs zu schreiben, steht im Kontrast dazu, pragmatisch zu sein. Aber lots and lots of flowers. Kein Mensch benutzt zu Weihnachten Blumen auch so ausgiebig, oder? Blumen, Flowers. Und so viele vor allem. Aber allein Menge Blumen. Die Tatsache, in einem Songtext zu sagen, I swear, als würde man mit einer besseren. Aber I swear, I'm Slim Shady. I swear, honest, guys. I swear on my mother's grave, this is no bullshit. Du hast eine mega Donald Trump-Parodie gerade gemacht. Weiß. I swear on my mother's grave. Ja, bleib nur bei Jerry Seinfeld. Okay. Nee. Geil. Aber ich wollte noch ganz kurz sagen, ich hatte gestern vorgestern so einen Aha-Moment bei dem Song, weil ich einen Ohrwurm davon hatte. Und dann dachte ich mir, warte mal, in Zeiten von Brahms oder Wagners, da hatte man ja auch, die haben ja auch, wenn man denen heutzutage so eine Musik von uns vorgespielt hätte, hätten die auch gesagt, was? Und hätten auch sogar darüber gelacht. Die hätten auch darüber gelacht über unsere Songs. Slim Shady. Ja, aber Slim Shady hätten die bestimmt auch, vielleicht hätten die es auch lustig gefunden. Oder Elektromusik von Felix Jähn. Du meinst, die Artificial Intelligence ist schon weiter? Ist weiter. Ich hatte einen Ohrwurm davon und dachte mir vielleicht, Moment, vielleicht ist das die Musik, die wir hören wollen. Wenn ihr diesen Song ein paar Mal hört, habt ihr nachts einen Ohrwurm vom Lots and lots and lots and lots of flowers. Aber ich mag auch diese No-Bullshit-Attitude zu Musik so. Wir lassen es nicht ausklingen. Einfach aus, Vorhang zu, Stühle weggeräumt, auf dem Parkplatz weg. Es ist pragmatisch. Es ist bestimmt pragmatisch. Und ich finde, dass dieser Pragmatismus ja auch ein bisschen im Kontrast zu Musik steht. Also diese Kunst. Zeit sparen ist in der Musik oft nicht nötig. Aber die Musik fängt an, wenn der Text anfängt und diese Musik hört auf, wenn der Text aufhört. Und inzwischen gibt es kein Zwischenspiel, es gibt kein Refrain, wir wiederholen nichts, ist alles gesagt. I swear it's Christmas, ciao. Es ist alles gesagt. Hi, das ist echt genial. Aber ich überlege mir immer, wäre das auch so lustig, wenn es ein Mensch geschrieben hätte? Wenn jetzt irgendein YouTube-Kanal dieses Video hochgeladen hätte. Nein, mit dem aber Song, es wäre so lustig, wenn es ein Schimpanse geschrieben hätte. Dann wäre es auch so lustig. Ja, aber warum ist es nicht lustig, wenn es ein Mensch... Weil, also, man kann Comedy nicht für sich selber betrachten. Das ist nur lustig, wenn man den Autoren kennt. Kontext, ja. Es existiert nichts ohne Kontext. Du kannst... Naja, aber du kannst ja auch bei Twitter-Gags lachen, wenn du nicht weißt, von wem die sind. Ja, über manche schon, aber da zum Beispiel ist, ob es 0% lustig oder 100% lustig ist, hängt nur am Absender. Jo. Das ist schon echt abgefahren, obwohl eigentlich auch Lines lustig sind, aber nur durch den Absender. Ja, durch Kontext. Ist spannend. Das ist schon echt. Da kommt mir jetzt auch immer ein bisschen Haltung, je nachdem, woher es kommt. Naja. Okay, gut, wir müssen los. Wir wünschen euch noch eine wunderschöne Woche. Viel Spaß in der Vorweihnachtszeit. Danke für Stefan Tietze. Ja. Ja, und schönen Abend nochmal. Macht's gut. Wir heben ab. Ciao.